Bier im Café, außer immer ein Baiser. Berichtet die Bedienung, blass wie Schnee, seine Zeitung las der immer an Tisch 8. Dass der was macht, hätte ich niemals gedacht. Hätte ich niemals gedacht. Der Pfarrer hatte auch nichts bemerkt. Nicht mal meine Leichte. Die Konditorin mochte ihn sogar. Einem Flirt mit der Floristin war er niemals abgeneigt. Getäuscht in ihrer Menschenkenntnis und verletzt in ihren Gefühlen, setzt sie sich und weint. Sie setzte sich und weint. Sie setzte sich und weint. Der Händler meldet sich leise zu Wort. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es jemals so weit kommt. Die ganze Ware, ja, die kaufte er bei mir. Einfach da steht alles. Schon die Kripo vom Fachbereich Obst und Gemüse in der Tür. Gemüse in der Tür. Gemüse in der Tür. Händler jetzt im Kreuzverhör mit der Lampe im Gesicht, schwitzt er und schwört. Ich wusste nichts davon, das habe ich ihm noch schon gesagt. Da lacht der Polizist, mal sehen, was der Richter dazu sagt. Was der Richter dazu sagt. Was der Richter dazu sagt. Bei der Verhandlung kommt das BKA zu Wort. Den entscheidenden Tipp erhielten wir vom Essiglieferant. Das SEK überführt ihn auf frischer Tat mit einer salzigen links und einer sauren rechts in der Hand. Das ist ja unglaublich. Bezog er doch Arbeitslosengeld 2. Was die Sau. Und hatte trotzdem im Keller. Er hatte im Keller eine illegale und steuerhinterziehende Salz- und Essiggurken-Einlegerei. Gurken-Einlegerei. Kriminelle. Gurken-Einlegerei. Illegale. Gurken-Einlegerei. Steuerhinterziehende. Gurken-Einlegerei.